Sie wüsste nicht, was sie geboren sei. Sie hat es nie von ihm erfahren, dass sie eine Christin geboren sei und keine Jüdin? Nie! Er hätte in diesem Wahne nicht das Kind bloß auferzogen, ließ das Mädchen noch in diesem Wahne? Leider! Nathan, wie? Der weise, gute Nathan hätte sich erlaubt, die Stimme der Natur so zu verfälschen? Die Ergießung eines Herzens so zu verlenken, die sich selbst gelassen ganz andere Wege nehmen würde? Daher, ihr habt mir allerdings etwas vertraut. Von Wichtigkeit, was Folgen haben kann, was mich verwirrt, worauf ich gleich nicht weiß, was mir zu tun. Drum lasst mir Zeit. Drum geht. Er kömmt hier wiederum vorbei. Er möchte uns überfallen. Geht! Ich werde des Todes! Ich bin Ihnen itzt zu sprechen ganz und gar nicht fähig. Wenn ihr ihm begegnet, sagt ihm nur, dass wir einander bei dem Sultan schon finden würden. Aber lasst euch ja nichts merken gegen ihn. Das soll nur so den letzten Druck dem Dinge geben. Soll euch Rächers wegen alle Skrupel nur benehmen. Wenn ihr aber dann sie nach Europa führt, so lasst ihr doch mich nicht zurück? Das wird sich finden. Geht nur. Geht!